Hamburg Fursen oben Kassen mit Namen Entheimagelan. Da wär mi doch kein Tiet und Brassen, dat Lezion mit oben Stor. Den rübt die Ampel, droht man's Fall.